Auf Kur in Marienbad von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Prolog. Die Kirchenglocke der hiesigen Pfarre läutete eben zur Mittagsstunde, als sich die Kurgäste scharenweise aufmachten, noch einen freien Platz im Salon der Kurheilanstalt Marienbad zu ergattern. So auch Herr S., an dessen Tafel eine Dame aus Wien, ein Herr aus Linz und eine weitere Dame aus St. Pantaleon Platz genommen hatten. Die Wienerin, eine Dame edler Herkunft aus dem 16. Wiener Gemeindebezirk mit kastanienbrauner Langhaarfrisur und blauen Augen, stellte sich Herrn S. als Doris von Brücken vor. Sie bestellte stets reine Diätkost, da sie auf Empfehlung ihres langjährigen Hausarztes Dr. Umgrim dazu angehalten war, während ihres Kuraufenthaltes auf gesunde und ausgewogene Ernährung besonderes Augenmerk zu legen. Sie erzählte Herrn S., den sie aufgrund seines schrulligen, interessanten Charakters eine besondere Sympathie entgegenbrachte, des Öfteren über ihr Leben in Ottakring. Über ihre Ausritte mit den Freundinnen, ihre Töchter, die allesamt im Ausland lebten, und ihrer, wie sie sie zu bezeichnen pflegte, verkorkster Diabetes. Sehr oft schien sie sich damit zu quälen, zum Mittag der Diätkost einer vollwertigen Mahlzeit den Vorzug geben zu müssen, und war darüber sehr unglücklich. Herr S. tröstete sie manchmal mit Erzählungen und Berichten aus seiner Heimat, von seinen Freunden, seiner Arbeit bei einer großen, namentlich bekannten Firma und nicht zuletzt von seinem nicht sehr aufregenden, dafür aber umso komfortableren Leben in der Provinz. Ende des Prologs. Gelesen von Schalkmar.